Rand. Blasses Flasche hier auf der Hand. Tote Pfeifen, früher Glück in den Salons, Oberschicht. Deine Gunst und dein Geld, den Gestank der weiten Welt. Steck es weg, es wird satt, leb dich selbst in meiner Stadt. Der Teufel holen, tote Ballen.